Was muss man sich seinen Ängsten? Man muss sich seinen Ängsten wenn stellen. Wenn es lange ankommt, wenn ich. Sag, wo du Angst hast, sage. Also alle haben, aber er gleicht sich auf und nichts. Just wondering about people's fear of certain sounds. Meinen Sie dieses? Diese Frequenz. Mhm. Und dann hört man alles. Dann weiß man noch nicht, ob man das, was man hört, überhaupt das ist. Was ist? Akustikophonie, Akustophobie, Amakaphonie, Amataphobie, Ankrophonie, Anemophobie, Apiophonie, Astraphobie, Aurophonie, Brontophobie, Chorophonie, Chronomentrophobie, Zymophonie, Deipnophobie, Dysmorphophonie, Ibophonie, Elektrophobie, Eleniophonie, Endomophobie, Geliophonie, Glossophobie, Helenologophonie, Homilophobie, Kakophonophobie, Kakophonophonie, Goniophonie, Krotophobie, Lalophonie, Ligurophobie, Logophonie, Melophobie, Metrophonie, Monophobie, Musikophobie, Mythophonie, Onomatophobie. Mich stört nichts. Das ist ja ein projet radio. Madame, c'est quoi ça? Ah, ça c'est un enregistreur professionnel. Du kannst alles sagen, was du willst. J'aime pas les gens qui fument. Ça n'a pas de son. Oui, ça peut avoir du son. Ça doit avoir du son. Ouais, mais ça fait du son, non? Ça fait comment? Ça fait des f... Comment? Des f... Keine Angst. Not being able to transmit your thoughts to people. Stört dich das, wenn Leute Chips essen? Mostly I like all sounds. I don't think. You know, people say they don't like nails on a blackboard. That's the most obvious one, but I don't think I hate that. Maybe I don't like when the surprising sound of a motorcycle when you're on a highway and then this sound comes suddenly and it's really like frightening you. But I think it's not the sound itself, it's the appearance of the sound when it comes out of nowhere very quickly. I really hate the sound of my voice when I'm being recorded. Why have you got this? So you can't predict it, so you're always listening and you can't relax because it changes all the time. It's all relative, yeah. It's relative. Des claquements qui arrivent quand l'oreille est un peu habituée, puis qu'il y a un truc qui arrive, mais vraiment trop fort. J'ai une espèce d'appréhension sur le problème technique. Is that like a fear of words? And sounds, or yeah. There are sounds. Ah, zum Beispiel, awesome, awesome. The way people say awesome. I hate that. Then there are. Dégueulasse. I don't like this word. Dégueulasse. For example. Male voice for like four different male characters. J'ai peur de qu'est-ce de quoi j'ai peur? Il y a un truc qui me fait peur. Talking through walls. You could see by the time the person would crack the chocolate, or I don't know, the Krispies. Und eigentlich überschreiten ja Geräusche immer Territorien. Noise pollution is excessive, displeasing human, animal or machine-created environmental noise that disrupts the activity or balance of human or animal life. Ich kann mich nicht konzentrieren auf sowas. You might have to press pause now. You know, it's summer holiday and all your neighborhood is very quiet, and so it's nice to wake up in the morning without any sounds, and then suddenly September is there. And energy is released. Listen, that is my answer for me. So, Anna. Moment, antworte ich einfach nicht. Yeah. Is this your supposed fear of the phone? It's not supposed. It's called phonophobia. You just made that up. I don't have a clue. Wenn meine Nerven schwach sind, dann alle Geräusche. Wenn man ein Auge mit einer Nadel aufpickt, dann macht es. Davor habe ich Angst. It doesn't happen often, but when it does, I... Ça fait des bruits super atroces. Et ça, c'est terrible. Wenn Geräusche einem in den Körper kriechen und man hat überhaupt keinen Schutz mehr, weil das sind ja wie so Parasiten in einem drin. Les enfants ont pu faire tout le bruit qu'ils voulaient, seulement pas un bruit vulgaire et mauvais. Ils pouvaient rigoler, ils pouvaient crier, ils pouvaient chanter, ils pouvaient bavarder, ça lui faisait rien. Mais ils n'aimaient pas un bruit sans raison. That would be phonophobia. I think it's kind of can be a disease, actually. You know, it's the worst thing in the world. And he starts crunching on the apple, and he takes a long time to eat it, and he makes a lot of noise, and it's real slurpy, and it's just like... I'm a capobia, I'm a caponi, I'm a phobia, I'm a phophony, I'm cryophobia, I'm cryophony, I'm a phobia, I'm a phony, apiophobia, api. Phasmaphobie. La peta qua fo ni. Qua tu pe. Faux, ni. Oh, faux, phobie. Des fois, quand on parle, on fait siffler les S. Il y a des, ça dépend des dents. Je pense que ça dépend aussi de la morphologie de la mâchoire. Et il y a des S qui... Chez moi, quand je parle, parfois, il y a aussi un S qui, tout à coup, siffle. It's kind of an aggressive sound. Et juste un acouphène pour le reste de la soirée ou ce genre de truc. Des choses qui se répètent. Des alarmes. Alarm. Das war eklig, finde ich, wenn du zum Beispiel was knacken hörst, Finger knacken, Knochen, die brechen. Auch wenn so eine Reihe von Bomben anfangen wird zu explodieren, dann würde ich schon ein bisschen Schiss haben. Unbewusst an ganz komischen Stellen irgendwie, also so lange spricht und dann ohne Unterlass, also ohne Atem zu holen über sich irgendwann, ohne dass man das atmet und dann weiterspricht, das finde ich wahnsinnig anstrengend. Quieten erfahren, die Schiebsen bremsen Bann. Aber die Geräusche draußen finde ich eigentlich alle gut. Wenn jemand kratzt, so gegen eine Tafel mit den Nägeln. Das sagt man fast auf jedes Klassiker. Mal. Auch Wandtafel kratzen finde ich auch irgendwie cool. Ups. Ja, eine Phobie vor dem Sound. Sound. Humming. Der Kenner hat Humming. Cool. Ein phobie sonore. Irgendwelche Geräusche, die du absolut nicht ausstehen kannst. Oui. Oui, quoi? Je sais pas. Moi, c'est plutôt l'absence de son, en fait, qui me rend phobique. It's like your brain has recalibrated, so the quiet things seem much louder. Et il n'y a pas de son, alors il y a mon acouphène qui remonte. Et là, ça pète. Ja, kein Song, der Gebrüder zu Wendel. Ja, kein Song, der Gebrüder zu Wendel. I like all the sounds, even the horrible ones, obviously. No, because it's context. It's context and when it occurs. Everything's interesting, but sometimes. The sound of it? Clack, clack. Whoa! Meine Phobie, dafür sind wir doch hier. Oder? Wie Akustophobie. Amakaphobie. Amatophobie. Akraophobie. I just wrote an interview of the sound director of the movies Lisbon from Wim Wenders, and was telling about disturbing noise or sound that are scaring to people, and was telling that the most scaring people, it seems, is the babies crying, because it's the sound is so influenced the psychological behavior of the human being that they don't know what they have to do, and they don't know what is happening, and this is a sound that is not exactly the sound that is disturbing, but it's the effect, psychological effect that this sound gave. Das ist bei mir auch im Supermarkt, sobald ein schreiendes Kind hören, bin ich irritiert. Kinder, die schreien, mag ich eigentlich auch nicht so. Kinder, die schreien? Kinder, die heulen, so. Ah. Nee, geht nicht. Yeah, humming or even... or singing in the voice of the person. Oder absichtlich die Stimme so verstellen, um zum Beispiel als Mann ein Mädchen nachzumachen oder eine alte Frau nachzumachen. Das finde ich unsäglich. You doing your cool voice? Deine Stimme ist sowieso so verändert, dass du gar nicht mehr weißt, dass du es bist. Das ist ja das Geile daran. Die Nerven sind richtig abgezogen, wie so abgepellte Nerven, oder? Wie so. Ganz schlimm, da sitzt jemand neben dir oder dir gegenüber und beißt in einen Apfel und ich könnte aufstehen. Und das habe ich nur da, aber sofort. It just sounds like a person eating an apple. It's not that I don't like the sound, it's just that I'm affected by it. Zähneknirschen? Zähneknirschen. L'avion, moi je suis grandi avec l'avion sur ma tête. I thought about the idea of people eating potato chips. Wegen den Fröschen. Les pardon, les quoi, je sais pas. Non, polystyrol. Ah, le frigoli, là. Oui, ça. When someone's handling styrofoam. Ich jetzt mal nach, wieso ich die Phobie habe. Ne? Also ich ging in den Keller rein hier und mein Bruder, der war Styropor am Schleifen. Streifen am Schneiden und die ganze Dinge war voll Staub. Und Und dann habe ich einen richtigen Atemzug von Styropor inhaliert. Und wer bald erstickt und deswegen habe ich Styropor. Ups. Freiner l'ambition, tétaniser l'ambition. Moi, je trouve pourtant que la peur m'intrigue beaucoup dans le sens où elle m'amène à devenir créatif. Émane de la peur, donc la créativité, et grâce à cette créativité-là... Monkey phobie. Paf! Phobie. Disco phobie. Trolitophobie. Discrophie phobie. Trolipocophobie. Discitolifobie. Kokikepophobie. Ich kann auch noch was sagen. So when a clock ticks. Wenn in diesen Lautsprechern das Handygeräusch so bratzelt. Was hat das? Ja, das ist ein Problem. When you're trying to sleep. It's any sound that's not regular, but regular. Irregularly regular. La gabber, j'ai la phobie de la gabber. C'est quoi la gabber? C'est une musique techno-hollandaise dégueulasse. Ah, oh, mais ça c'est jazz, ça. Ouais. Des claquements. Des claquements. I don't mind the sound of a horn honking, but I don't like the idea of someone sitting in a car and honking at someone instead of getting out and speaking to them. Ja, hupen. Ja, hupen kann ich auch nicht, aber mit meinem Fahrrad unterwegs so oder so. Hupen von Autos kann ich nicht verstehen. Ja. Le klaxon. Klaxon, ça me met tout, dans tous mes états, je comprends pas. Mais ça, c'est symboliquement ou psychologiquement? Davor habe ich Angst. I remember this. I experienced this when I was a kid. Because my brother used to sit in the car beside me and he'd eat an apple. It was terrible. Bruit. J'ai peur que quand je me fais enculer, je fais des pets de joie avec Tourso. Ah, c'est joli. Non, c'est pas dans ma car. Wow. Was muss man sich dann ängstigen? Was genau? A mosquito can be fantastic, a mosquito can be horrible. Ja. Yeah. Ich hab manchmal den Eindruck, ich hatte das voll drauf, die Mücke so auf Schlag zu töten. Ich hab's ein paar Mal hingekriegt, aber... Every sound should have the right to be liked. Sag doch genau. Il y en a beaucoup où commencer, c'est ça, c'est difficile. Oder wenn Kinder Geige üben. Die Stimme vom Metro. Les couverts, les fourchettes sur l'assiette. Ice, when people touch ice. Ice. Ice. Ice. Même la police. La police. No, ice as in Antarctic, cold, fridge. Ja. So, the tram of Brussels, you know. When the doors close, is extremely a really annoying sound for me. It's like beep beep beep beep, but very loud, you know, very loud, too loud. Beep beep beep beep, like this, and it really hurts. It hurts. Yeah. Akustophobie. Akustikophonie. Sometimes I don't like the sounds of helicopters when I'm at home, and you know, where I live in the back, it's mostly very quiet. Sometimes there are these police helicopters around, and I feel like, what is happening here? It's kind of like unnecessary shouting. Killer 5 is full of shit. I was gonna say mosquitoes. If silent. Yeah, yeah, yeah. Le son d'un moustique qui tourne autour de moi durant la nuit. Und wenn eine Mücke vorbeikommt mitten in der Nacht und du schläfst, dann hörst du so. Ja, ja. Umso näher die kommt, umso lauter wird die. Glossophobie, glossophonie, lenologophobie, lenologophonie, hippopotomonstrose, skip, diophobie, hippopotomonstrose, skip, diophonie, homilophobie, homilophonie, cacophonophobie. So sounds do can have a traumatizing effect on human beings. Ja, nee, ich kann nichts dafür, das sind meine Nerven, die sind blank. Die sind blank, danke. Oh. Yes, or you are so used to them. Sound? C'est le silence. Je crois que j'ai réussi à préserver mes oreilles jusque maintenant, mais... Ah ben ça, le bruit d'un bic qui se ferme et qui s'ouvre. I kind of like the sound. Let me try. No, it's a context. Hey, wanna hear the most annoying sound in the world? Des choses qui reviennent tout le temps. Comme le réveil. Réveil. Réveil. J'ai pas de réveil. One is suddenly rudely awakened by an almost explosive outburst with no warning whatsoever. Listen again and brace yourselves for the shockwave. Et puis, troisième trauma, trau mich nicht, Krach zu machen. Wieso? Krachphobie, Machphobie. Das sind ja alles gierige Geräusche eigentlich oder so. Oder so Geräusche, wo man weiß, es hört nicht auf und es wird auch nicht besser dadurch, dass sie es machen. Also es ist... Finiphonie.